Kundgabe 5758. Empfangen durch Bertha Dudder am 31.08.1953. Gestalten des Herzens zum Tempel Gottes. Ihr sollt euer Herz zum Tempel gestalten, in dem ich Aufenthalt nehmen kann. Und in diesem Tempel sollet ihr beten, in euer Inneres eingehen und mich dort suchen und mit mir sprechen in Demut und Liebe. Und ihr werdet meine Gegenrede vernehmen, vorausgesetzt, dass ihr meine Gegenwart in euch möglich machet. So ihr aber euer Herz gestaltet zu einem Tempel Gottes, so werdet ihr es reinigen von allem Unrat. Ihr werdet alles daraus entfernen, was meine Gegenwart nicht zulässt. Ihr werdet es ausschmücken mit Tugenden aller Art. Ihr werdet alles tun, was mich erfreut und mich in den Tempel eures Herzens zieht. Ihr werdet selbst zur Liebe werden, um die ewige Liebe in euch aufnehmen zu können. Und ihr werdet dann stets stillen Gottesdienst halten. Ihr werdet dann selbst gern dort weilen, wo ich bin, und immer nur die Stunde ersehnen, da ihr mit mir Zwiesprache halten könnet, da ihr mir eure Dienste antraget, mir eure Nöte und Sorgen anvertraut, da ihr in demütigem, stillen Gebet mich um Hilfe und Kraft bittet. Ihr werdet diese Stunde immer häufiger einlegen in euer irdisches Dasein, denn ihr weilet dann in einem Bereich, das außerhalb der irdischen Welt liegt. Ihr holet euch Trost und Kraft an dem Ort, wo ich weile, weil ihr ihn hergerichtet habt zu einer Wohnstätte, zu einem Tempel für mich durch eure Liebe. Ihr brauchet mich nicht in der Ferne zu suchen, nicht an öffentlichen Orten, nicht in toten Gegenständen, denn dort bin ich nicht zu finden. Gehet ihr aber in euer eigenes Herz, gehet ihr in die Stille, um mich anzurufen, dann leiste ich eurem Ruf Folge. Selbst wenn euer Herz noch nicht so gestaltet ist, dass ich darin weilen kann. Aber ich trete zu euch und helfe euch, mir die Wohnstätte herzurichten. Denn euer Verlangen nach mir ist schon ein großes Hilfsmittel zur Reinigung des Herzens. Und dann wird mit meiner Kraft auch alles herausgeschafft werden, was mich hindert, bei euch einzuziehen. So nahe kann ich euch sein, dass ihr meine Gegenwart spüret, dass ihr mich zu hören vermögt, und ich will euch auch nahe sein, weil ich euch liebe. Ihr aber müsstet es möglich machen, dass ich bei euch sein kann. Ihr müsstet durch Selbstgestaltung zur Liebe euer Herz herrichten, zum Tempel, in den ihr dann jederzeit eintreten könnet, um Worte der Liebe von mir entgegenzunehmen, die euch immer beglücken werden, so wie ihr mich zu hören begehrt. Amen.